Deutschlandfunk Kultur Tonart. Auch 2019 werden wir wieder ganz besonders an einige Jazzmusikerinnen und Musiker erinnern, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wären. Die Liste der 1919 Geborenen ist lang und nicht wenige davon haben bis heute große Relevanz. Der Sänger Nat King Cole beispielsweise, dessen Repertoire sich zuletzt etwa Gregory Porter eindrucksvoll gewidmet hat. Was aber charakterisiert diese Jazz-Generation 1919? Was zeichnet sie aus? Das möchte ich gleich mit dem Swing-DJ und Jazz-Experten Stefan Wuthe besprechen. Vorher aber schon mal Musik von dem gerade erwähnten Nat King Cole's Straighten Up and Fly Right. Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Ein Klassiker, nicht tot zu kriegen und unwiderstehlich seit 1944. Nat King Cole, Straighten Up and Fly Right. Ein revolutionärer Song, meinte mein Studiogast Stefan Wuthe, gerade Swing-DJ und Jazzkenner. Ja, Nat King Cole, einer der wichtigsten Musiker aus der Generation 1919, vielleicht sogar der wichtigste? Ja, ist schwierig zu sagen, aber zumindest war er tatsächlich ein Wegbereiter. Und zwar war dieser Crooner-Gesang von Nat King Cole und gleichzeitig dieses, was wir gehört haben, diese ganz zurückhaltende, coole, aber doch groovige Piano-Kombo, dieses Trio, das dann nur die Rhythmik gibt, sehr stilprägend und hat also unglaublich viele Musiker, die aus dem Tanzbereich und gerade auch Klavierspieler waren, beeinflusst und inspiriert, diesen kleinen Kombo-Swing-Klang, der schon in Richtung Cool-Jazz gehen kann, auch zu übernehmen. Also da gibt es andere Musiker genau aus diesem Jahrgang, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Aber bei Nat King Cole ist auch noch das Spannende, er ist tatsächlich einer der Wegbereiter für eine neue Plattenkultur, nämlich die der Independent-Labels. Seine allerersten Aufnahmen für das große Label Decca fielen genau in die Wochen vor dem großen Record-Ban. Es gab also einen Aufruf der Musikergewerkschaft, Aufnahmen zu boykottieren 1942. Und 1943 hat ein Jazz-inspirierter Plattenproduzent ein neues Label gegründet, Capitol Records in Hollywood, und hat auf Halde vorproduziert. Er hat also Musiker, die arbeitslos waren, gebeten, Aufnahmen zu machen. Dazu gehörten auch Big Bands wie Stan Kenton, aber auch Sänger wie Peggy Lee und Babs Gonzales. Und hat nicht veröffentlichen dürfen und kam 1944 mit einem Katalog von über 200 Platten auf den Markt und hat diesen hungrigen Jazzmarkt auf einmal mit 200 neuen Platten überfluten können und war natürlich kommerziell extrem erfolgreich. Und einer der Stars war Nat King Cole. Wenn wir jetzt nochmal an Nat King Cole, aber auch an Musiker wie Lenny Tristano oder George Shearing denken, was verbindet diese Musiker? Gibt es so etwas, ja, so eine Verbindung zwischen den Musikern des Jahrgangs 1919? Ja, also das verbindende Element in erster Linie ist tatsächlich das Klavier. Also die erwähnten, eben George Shearing und Lenny Tristano, waren Klavierspieler. Und alle haben sich eigentlich wirklich in diese Richtung des Cool Jazz entwickelt. Lenny Tristano hat in New York eine Jazzschule eröffnet, die Tristano School, und hat wirklich die als Wegbereiter des Modern Jazz, des Cool Jazz gearbeitet, indem er also auch diese Inspiration vertrat. Die Rhythmusgruppe ist das treibende Element und alles, was als Solistik darüber kommt, kann völlig frei und auch disharmonisch improvisieren und rüberspielen, weil eigentlich der Motor ist die Rhythmusmaschine, der Schlagzeuger, der Bassist, der es zusammenhalten muss, und das Klavier und alles andere ist eben völlig frei und cool in dem Falle. Und von daher ist da wirklich ein neuer Sound kreiert worden durch diese drei Musiker, die wir gerade erwähnten. Ab den späten 50er Jahren hatte der Jazz ja auch eine starke politische Dimension. Wie politisch war denn dieser Jahrgang? Es ging in den USA schon seit vielen Jahren darum, Rassentrennung und Diskriminierung zu überwinden. Also es wird immer wieder gerne gesagt, dass Benny Goodman eben mit schwarzen Musikern auf der Bühne stand, aber genauso vorher bereits Eddie Condon und Artie Shaw und Jack Teagarden, das waren so die ersten weißen Musiker, die eben nicht nur im ganz Geheimen im Studio mit schwarzen Künstlern wie Billie Holiday und Teddy Wilson oder Fats Waller und Fletcher Henderson zusammengearbeitet haben, sondern um diese Person des Bürgerrechtlers Martin Luther King hat sich also auch eine Bewegung bei den Jazzmusikern neu formiert, die sich sehr engagiert hat in Richtung Bürgerrechte und Freiheit. Wir sprachen bereits über Lina Horn im vorvergangenen Jahr, 2017, wo sie 100 Jahre alt geworden wäre. Sie hat also auch immer diese Anger vertreten und selbst im Repertoire von Billie Holiday spiegelt sich also auch diese Überwindung der Rassentrennung immer wieder da. Und da ist diese Generation 1919 eine, die quasi in die Fußstapfen der ersten Blues- und Swing-Leute treten konnte und bereits diese angestoßene Tür weiter öffnen konnte. Kommen wir nochmal zu einem anderen großen, klangvollen Namen, nämlich Ellington. Aber nicht Duke Ellington, sondern Mercer Ellington, der Sohn des großen Ellington. Wie gut hat denn der das Werk seines Vaters am Leben erhalten? Wäre Ellingtons Musik, also die von Duke, heute ohne ihn weniger präsent? Ich denke ja. Also er hat ja viel mit seinem Vater zusammengearbeitet. Bereits in den Früh-40er Jahren hat er teilweise die Band arrangiert und auch Hits für die Band geschrieben. Und ist dann ausgestiegen und auf Tournee gegangen und hat eigene Kombos geleitet und sich anders orientiert, kam aber immer wieder zurück zu seinem Vater und hat nach dessen Tode 1974 also auch wirklich die Band als Leiter übernommen, wobei er schon in den 60er Jahren auch als Promoter und Bandbetreuer seinen Vater und die ganze Band betreut hat und mit organisiert hat. Also ich denke schon, dass er als Promoter seines Vaters eine große Rolle spielte. Und das Interessante ist, dass nach dem Tod von Mercer Ellington, der sehr alt geworden ist, glaube mit 97 ist er erst verstorben, dessen Sohn wieder diese Band übernommen hat und bis heute also weiterleitet. Diese Original Duke Ellington Band existiert immer noch. Also das ist ein Familienunternehmen geworden und geblieben, was ja auch toll ist, weil ich meine, nicht nur der Name Ellington zieht, sondern er birgt tatsächlich auch für Qualität und auch für Können, weil Mercer Ellington war durch seinen Vater ausgebildet worden. Was waren denn die modernsten, in Anführungsstrichen, Musikerinnen und Musiker dieses Jahrgangs? Gab es Leute, die ihrer Zeit voraus waren? Ja, da kann man natürlich jetzt ganz furchtbar streiten, aber ich selber finde halt sehr interessant Lenny Tristano, den ich schon erwähnte, der eben der Begründer des Cool Jazz sein könnte, wenn man ihn denn so betiteln wollte. Es ist immer ganz schwierig, wer ist denn jetzt der Erfinder von, aber er spielt eben diese ganz große Rolle in der Entwicklung zum Cool Jazz. Ich finde aber auch den bereits erwähnten Babs Gonzales sehr interessant. Der hat in den Mid-40er Jahren als Bebop-Sänger mit einer kleinen Gruppe, Three Bips and a Bob, angefangen, Bebop Improvisation, Skatgesang zu bringen. Also auch das ist eine Geschichte, die natürlich dann die heutigen Jazzsänger immer noch sehr inspiriert und beeinflusst, weil völlig improvisierter Gesang, der aber boppig ist, der nicht einfach nur swingt, wie der von Ella Fitzgerald das Skatten oder was Louis Armstrong gemacht hat, weil er einen Text vergessen hat oder Cab Calloway mit seinen Heidi-Ho-Maschen, sondern wirklich anfängt, als Instrument zu arbeiten, ist das Spannende. Und dann gibt es noch einen Pianisten und Showman, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, der aber auch ganz wichtig und stilprägend ist, den wir noch nicht erwähnt haben, auch Jahrgang 1919, Liberace. Ist also eine ganz andere Richtung, aber ich finde es auch mal interessant, so die Pop-Seite zu erwähnen, weil Liberace ist eben heute noch ein Begriff für Goldringe und überschmückten, ja, fast schon tundenhaftes Auftreten. Und diese Pop-Geschichte, wofür Liberace steht, der aber auch Jazz spielen konnte, finden wir wieder bei Nat King Cole, der mit seinem Titel Waterboy auf einmal mit lauter Strings gearbeitet hat und riesen Balladenerfolge gefeiert hat mit Big Band und Stringbesetzung und eben aus dem kleinen Combo-Jazz wieder sich entfernt hat. Also das ist immer sehr schwierig zu sagen, wo ist jetzt die Grenze zu ziehen zwischen dem interessanten Jazz, der Progressivität oder der Popmusik. Und man merkt, es verzahnt sich alles. Das waren jetzt aber alles Männer, über die wir gesprochen haben. Jetzt zum Schluss eine Frau, und zwar Anita O'Day, die einen Song ausgesucht, Massachusetts. Was war das für eine Frau? Welche Rolle hat sie gespielt? Sie ist ja relativ alt geworden, 2006 erst gestorben. Anita O'Day ist nur aus der Ecke Chicago, hat dort ihre Karriere angefangen als Bandsängerin und hatte einen sehr eigenen Stil zu singen, weil durch eine missglückte Operation als junges Mädchen war ihr das Gaumensegel entfernt worden. Und es hieß, für sie war das immer die Begründung, sie könne kein Vibrato singen. Sie hat also angefangen, sehr rhythmisch zu arbeiten und sie hat sehr geradlinig gesungen und wurde von Gene Krupa quasi entdeckt. Er hat gesagt, also wenn seine eigentliche Sängerin Irene Day aus dem Vertrag ausscheidet, will er sie engagieren. Das hat er auch gemacht. Mhm. Und das war der genialste Schachzug überhaupt. Anita O'Day ist nicht aufgetreten als kleines Mädchen und hat sich hübsch in einem Rüschenkleid angezogen, sondern hat darauf bestanden, genauso ein Bandjacket zu tragen wie alle die Musiker. Sie wollte Mitglied der Band sein. Sie ist also ein Instrument der Band und hat sich so empfunden. Und hat deshalb mit dem Trompeter Roy Eldridge zusammen auch wunderbare Aufnahmen gemacht, der übrigens schwarz war. Auch dort wurde die Rassentrennung bereits überwunden. Und sie hat einen ausgesprochen tollen, coolen Gesangsstil. Und ja, sie ist eben zeitlebens getourt und ich hatte das große Glück, in den 90er Jahren sie einmal im Quasimodo erleben zu dürfen. Und da kam dann von mir die Frage, weil ich Massen erwartet hatte und es waren nur wenige Leute da, where is the crowd? Und sie hat ganz schlagfertig geantwortet, where is the crowds? Und ich musste sehr lachen. Also sie hatte auch noch Humor. Stefan Wuthe, vielen Dank. Die Jazz-Generation 1919, das war der Auftakt. Und die großen Musiker werden wir im Laufe des Jahres auch noch einmal einzeln und ausführlich würdigen hier in der Tonart am Vormittag, wie etwa Anita O'Day. Diese Aufnahme entstand in den frühen 40er Jahren. When the border yells Massachusetts, I'll be there with bells, Massachusetts. Homesick as can be, Massachusetts. Only place for me, Massachusetts. Got a special date with that New England state. How my heart will you knock, Massachusetts, to see Plymouth Rock, Massachusetts. Want to roam around, Massachusetts, in Nantucket Town, Massachusetts. I can hardly wait, I hope the train ain't late. 1942 besang Anita O'Day Massachusetts. Anita O'Day, eine der großen Jazzmusikerinnen, die vor 100 Jahren 1919 geboren wurden.